Ey yo, der kann da gemahnen. Und der Araber sind da. Hat die Panzerglas versorgen. Mit Schein Uppercut, das war's. Wir machen alle Mann ja hart. Haben den Ballermann am Start. So wie Malle Arenal. Der macht ratatatata. Alles, was hier deep ist, ist mein Schwanz in deiner Mom. In dem mehr Motherfucker waren als in mein Double Time Passage. Ramm das Butterfly in Lars, wenn ich Hassattacken hab. Wie Sido, wenn er wieder mal daheim den Abwasch machen darf. Kitty Cat kommt mit ner Fresse wie ein Lastkraftwagenfahrer. Das ist ne Fratze im Quadrat wie aus dem Passbildautomat. Ey, und Mob, der Bastard denkt, der wär wie ein Rastafari. Schwarz, denn ein Afrikaner gab's ihm in der Haftanstalt den Arsch. Lass Abi wird therapiert, danach macht der Ramadan und spricht als Fatiha und Shahada besser als Araber. Ey yo, wieder mal ne Mio durch abgefuckte Parts. Und wer was dagegen sagt, wird mit Massakern bestraft. Check unser Waffenarsenal. Um die Baseballschläger rum sind Stacheldrahtspiralen wie um ein Kraftwerkareal. Wir kommen auf Massephase, ziehen auf deine Rasselbande scharf. Manche Probleme lösen sich nicht durch an Mafia-Clans bezahlen. Und wenn der erste Schuss fällt, merkst du, es ist Krieg. Denn totale Beef, wir haben wie ein Werwolf. Appetit. Und hören es auf, wenn du im Sarg aus Sperrholzplatten legst. Du Attrapper eines Löwen, den eine Perserkatze spielt. Diese ehrenhaften Gs zittern wie mit Parkinson. JPG ist Macht, der Rest kann Blasen kommen. Das ist Fick, deine Mutter Rap ohne Party-Songs. Hart wie Stahlbeton, jetzt ist Jagdsaison. Jetzt ist Jagdsaison, wenn der Beat läuft, ist Schicht. Und dein Herz beginnt zu flackern wie Kaminfeuerlicht. Wenn das Team Deutschland fickt, wird dein Kriegsbeute nicht. Dein Lieblingsrapper wird zum Clown gemacht. Die Zigeuner-Kids, ich erschieß eure Klick. Lotte fick die Cops. JBGs Bruderschaft und kein Business-Job. Diss den Banger und du diss den Boss. Besser, wenn du nicht mit kleinen Fischen kommst. Aquaristik-Shop. Ihr wollt Mucken bei Kollegen, doch wisst ihr, seid keine Gegner. Darum setzt ihr auf Rücken von Arabern die Reitsportlehrer. Ich besteig mit Presa, Ferris Mutter, dann die Tochter. Bis mir seine Frau allein aus Gruppenzwang den Cock sagt. Lusch mal an der Shotgun und bell wie ein Pudel. Sorry, leider nicht authentisch genug. Ihr seid ein Hundesohnverein wie die Bundespolizei. Kriegt die Mäuler voll mit Schwanz und die Lungen voll mit Blei. Ey. Und wenn der erste Schuss fällt, merkst du, es ist Krieg. Der totale Beef, wir haben wie ein Werwolf-Appetit. Und hören es auf, wenn du im Sack aus Sperrholzplatten legst. Du Attrapper eines Löwen, den eine Perserkatze spielt. Diese ehrenhaften Gs zittern wie mit Parkinson. JPG ist Macht, der Rest kann Blasen kommen. Das ist Fick, deine Mutter Rap ohne Party-Songs.